Die Welt ist wie Brei. Zieht man den Löffel heraus, und wer ist der Größte, gleich klappt die Geschichte wieder zusammen, als wenn gar nichts passiert wäre. Wilhelm Busch. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Freedom on the airwaves. Listen to us. Listen to us. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Es ist Samstag, der 7. April 2018. Es gibt jetzt wieder 2 Stunden Politik, Kultur, Geschichte, Musik und viel, viel aktuelles Geschehen. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir senden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real auf 91.4 FM Contrabanda. Heilenden Hände auf meinen Kopf.

August 1936. Madrid glühte in der Sommerhitze. Kein Lüftchen bewegte die Bäume am Paseo del Prado und der Geruch von Staub und altem Bratfett vermischte sich mit dem Duft, den der Kaffeerösterkarren an der Plaza Anton Martin verströmte. Im Patentamt in der Calle de Alcalá gab es nichts mehr zu tun und Arturo Barea verbrachte den größten Teil seiner Zeit, abgesehen von den nachmittäglichen Tête-à-Têtes, auf denen Maria nach wie vor bestand, damit die Männer zu trainieren, die sich zum Büroarbeiterbataillon gemeldet hatten. Sie hatten sich den Namen La Pluma, die Schreibfeder, gegeben. Büroangestellte in eine organisierte Kampfeinheit zu verwandeln, war eine Herkulesaufgabe. »Ich bin doch nicht hergekommen, um Soldat zu spielen«, beklagte sich einer der bleichgesichtigen Schreiber, der eigentlich nur lernen wollte, wie er sein Gewehr zu bedienen hatte und fertig. Barea aber wusste, dass die Regierung jede Hilfe brauchte, die sie bekommen konnte. Die Rebellen rückten vom Guadarrama her Richtung Süden auf Madrid vor und Richtung Norden von Andalusien über die Extremadura. Hitler versicherte zwar den anderen europäischen Regierungen, er gedenke keinesfalls, Kriegsmaterial nach Spanien zu liefern, hatte aber bereits Schiffe und Flugzeuge zur Verfügung gestellt, um Francos Afrikatruppen beim Transport über die Straße von Gibraltar nach Andalusien zu unterstützen und Bomber zum Angriff auf Regierungseinrichtungen. Gleichzeitig hatten Großbritannien und Frankreich, das selbst eine Volksfrontregierung hatte, einem Nicht-Einmischungsabkommen zugestimmt, das schließlich von sämtlichen europäischen Regierungen, inklusive nominell auch Deutschland und Italien, unterzeichnet wurde. Jedes Land sicherte darin zu, der Spanischen Republik weder militärische noch anderweitige Hilfe zu leisten oder Kriegsausrüstung welcher Art auch immer zu verkaufen. Keiner wollte sich mit Hitler anlegen und einen weiteren furchtbaren Krieg anzetteln. Jeder war einverstanden, vor allem, weil es sich hier schließlich um einen Zivilkonflikt handelte. Einen Konflikt, in dem, so ältere britische Diplomaten hinter vorgehaltener Hand, wir doch zu unserer gesellschaftlichen Klasse halten müssen. Während also die Diplomaten ostentativ wegschauten, hatte der Krieg die Hauptstadt verwandelt. Straßen waren mit Barrikaden aus ausgegrabenen Pflastersteinen blockiert. Die Schaufenster hatte man gitterförmig mit Klebeband verstärkt, damit sie im Falle von Bombardierungen nicht zu Bruch gingen. Die ganze Stadt wartete angespannt. Dann fiel eines Morgens eine Bombe auf die Calle Jesús y María, nur einen Häuserblock von Barreas Wohnung entfernt, wo junge Mütter und schwangere Frauen anstanden, um ihre tägliche Milchration abzuholen. Als Barea zum Schauplatz eilte, war die Straße mit Trümmern, Blut und Körperteilen übersät und Schreie gellten durch die Luft. In dieser Nacht, noch immer erschüttert, fasste er den Entschluss, nun endlich etwas zu unternehmen. Er schloss sich einer Verdunklungsmannschaft an, die bis zum Morgengrauen einen Block nach dem anderen ablief und die Glühbirnen der Straßenlampen mit einer Mischung aus Gips und blauer Anilinfarbe bestrich, was die Straßen in ein geisterhaftes Dämmerlicht tauchte. In den Schatten leuchteten die Rücklichter der Lastautos, mit denen die Mannschaften unterwegs waren, rötlich auf. Wie die Augen Goyascher Albtraumungeheuer, dachte Barea. Auch tagsüber streiften Ungeheuer umher. Die Bürgerwehr erzeugte eine giftige Mischung aus Fanatismus und Angst. Was die Mitglieder der Bürgerwehr taten, konnte man im Matadero, dem alten Schlachthof, sehen, wo die Leichen der am Tag zuvor Exekutierten zur Schau gestellt wurden, bevor man sie begrub und wo sich scharenweise Schaulustige einfanden, um sie anzugaffen und zu verhöhnen. Oder man sah es in den Zellen des Vernehmungszentrums der politischen Polizei der CNT im Círculo de Bellas Artes, dem ehemaligen Kulturzentrum, wo mutmaßliche Faschisten festgehalten wurden. In den Volksgerichtshöfen, die in besetzten Kirchen eingerichtet wurden und wo Personen, die denunziert worden waren, für schuldig oder selten für nicht schuldig befunden wurden und dann entweder wiederum selten freigelassen oder aber inhaftiert oder zum Tode verurteilt wurden. Barea versuchte, gegen diese Ungeheuer anzukämpfen. Er suchte im Gewirr der diversen Haftanstalten nach dem Sohn eines Freundes. Er protestierte gegen die Festnahme eines Kollegen, eines schwächlichen, alten Katholiken von beträchtlichem Reichtum, aber mit unbestechlichen Prinzipien. Er verwünschte einen Bekannten, der mit der Zahl der von ihm erschossenen Faschisten prahlte. Doch dann überfiel das Afrikaheer in der Extremadura die von Mauern bewehrte Stadt Badajoz, Bareas Geburtsort, und er schoss in der dortigen Stierkampfarena 1800 Männer und Frauen, die sie verteidigt hatten. Das Blut, wurde erzählt, sei zentimetertief in die Mauern eingedrungen. Danach war es nicht mehr so einfach, sich für jemanden einzusetzen, der als Sympathisant der Faschisten verdächtigt wurde, ohne dabei seinen eigenen Hals zu riskieren. Barea war immer schon, wie er selbst sagte, ein gefühlsmäßiger Sozialist, kein Doktrinärer. Und in den letzten Wochen hatte er sich mit den zögerlichen Republikanern alter Schule, welche durchaus bereit waren, sich mit den Rebellen zu arrangieren, genauso schwer getan wie mit den anarchistischen Jakobinern, die hinter den ihn so abstoßenden Volksgerichtsveranstaltungen und Exekutionen standen. Nichts lag ihm ferner, als sich auf das reflexhafte Salutieren und Parolenschreien einzulassen, das bei vielen seiner Mitbürger als Patriotismus galt. Andererseits war er auch frustriert darüber, dass er sich nicht aktiv an den Kriegsanstrengungen beteiligte. Da fiel ihm ein, dass in den Tagen vor dem Aufstand ein Patentantrag auf seinem Tisch gelegen hatte, der Entwurf für eine einfache, leicht und billig herzustellende Handgranate. Und ihm kam eine Idee. Die Republikaner brauchten billige Waffen. Er war Ingenieur. Wie wäre es, wenn er solche Handgranaten herstellte? Er spürte den Erfinder auf, einen alten Handwerker namens Fausto, und die beiden gingen zu einem Freund Barreas, dem kommunistischen Anführer Antonio Mije Garcia, dem Mann, der ihn für das Verdunklungskommando eingeteilt hatte. Barea war kein Kommunist, nur Gewerkschaftler, und er wusste, dass mit einer Mitgliederzahl von rund 130.000 und lediglich 17 Mitgliedern in den Cortes der Volksfront die Kommunisten nur eine zweitrangige Rolle im politischen Leben Spaniens spielten. In letzter Zeit hatte er jedoch den Eindruck gewonnen, dass sie die einzigen waren, die etwas von Organisation verstanden und die einzigen, die wussten, was nötig war, um den faschistischen Aufstand niederzuschlagen. Vor allem war Barea von ihrem neuen Unternehmen beeindruckt, dem 5. Regiment, einer Einsatztruppe, die nach dem Vorbild der Regimenter der Roten Armee während des russischen Bürgerkriegs organisiert war und in der jede Abteilung ihren eigenen Politkommissar hatte, einen Offizier mit der Aufgabe, den untrainierten, häufig ungebildeten, wenn nicht gar analphabetischen Männern zu erklären, wofür sie kämpften. Barea schöpfte also neuen Mut, als Miche ihm empfahl, sich die Unterstützung des Anführers des 5. Regiments zu holen, eines charismatischen, professionellen Revolutionärs, der unter dem Namen Carlos Contreras oder Comandante Carlos bekannt war. Barea fand seinen Ansprechpartner, einen korpulenten, stiernackigen, abwechselnd ungeduldigen und charmanten Mann im beschlagnahmten Palast eines Adligen im Salamanca-Viertel. Dort beaufsichtigte Carlos das Training der Rekruten. Contreras war nicht sein wahrer Name. Geboren wurde er 36 Jahre zuvor als Vittorio Vidali in Istrien in der Nähe von Triest. Später hatte er eine Vielzahl von Decknamen angenommen, als Gründer der italienischen Kommunistischen Partei, als Agent des NKWD, Stalins Geheimpolizei, als Stahlkocher in Chicago. Als Auftragskiller war er in Mexiko an der Ermordung eines kommunistischen Dissidenten beteiligt, dem Liebhaber der Fotografin Tina Modotti. Später wurde Modotti seine Geliebte, und im Jahr 1934 kamen sie nach Spanien. Hier war Carlos nun nicht nur der Anführer des 5. Regiments, sondern hatte auch die Funktion eines allgemeinen Strategieberaters für die Regierung. Inoffiziell war er einer der mächtigsten Männer in Madrid. An jenem Morgen aber schüttelte er nur den Kopf über die Uneinsichtigkeit der Bergarbeiter aus Asturien, die in einem Arbeitsraum des Palasts gerade selbst damit beschäftigt waren, aus Rohrstücken, die sie mit Dynamit füllten, Granaten herzustellen. Der Raum war übersät mit offenen Sprengstoffschachteln. Und zu Barreas Entsetzen waren die Arbeiter nicht davon abzubringen, hier zu rauchen. Die Zigarettenstummel warfen sie achtlos auf den Boden. Als er auf die Gefahr hinwies, kam von Contreras nur ein mürrisches Nicken. »Keiner wird Ihnen vermitteln können, dass das Wahnsinn ist. Schließlich arbeiten Sie schon Ihr ganzes Leben lang mit Dynamit«, sagte er. Barreas Vorschlag aber gefiel ihm, und er gab gern seine Genehmigung. Kurz danach verließ Barea den Palast mit den nötigen Papieren in seiner Tasche. Und eine halbe Stunde später flog der Arbeitsraum des Palasts in die Luft. Für Fausto und Barea lief es nicht viel besser. Die Fabrik, wo sie ihre Granatenproduktion starten sollten, befand sich im 75 Kilometer von Madrid entfernten Toledo, der altehrwürdigen, malerisch auf einem Felsen über dem Tajo gelegenen mittelalterlichen Hauptstadt. Die Stadt war seit dem Ausbruch des Krieges in der Hand der Regierung. Doch hatte sich eine Gruppe Rebellen im Alcázar verschanzt, der Festung im oberen Teil der Stadt. Sie hatten an die 100 Geiseln genommen und nun befand sich die Festung im Belagerungszustand. In der Stadt herrschte, wie nicht anders zu erwarten, eine angespannte Atmosphäre und die Arbeiter in der Munitionsfabrik waren misstrauisch. Zwar sahen sie sich durchaus in der Lage, die Schrauben und Bolzen und andere Teile der von Fausto entworfenen Granate herzustellen, allerdings erklärten sie, dass sie den Sprengsatz selbst nicht anfertigen konnten, da der Fachmann für den Sprengstoff nicht verfügbar war. Tatsächlich war er tot, hingerichtet, von ihnen. Er hatte sich geweigert, ihnen die Materialien für Gewehrpatronen auszuhändigen. Also hatten sie seinen Dynamitbestand beschlagnahmt und das lose Schießpulver einfach in die Läufe der Gewehre gepackt, die sie herstellten. Zu ihrer Verblüffung waren die Gewehre explodiert, als man sie betätigte. »Ein klarer Fall von Sabotage«, so die Arbeiter. »Wir mussten ihn also erschießen.« Fausto und Barea schauten sich nur an und kehrten dem Ort den Rücken. »Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll«, sagte Fausto, als sie in den Dienstwagen stiegen, der sie nach Madrid zurückbrachte. »Wenn man das als symbolischen Zwischenfall ansehen muss, werden wir den Krieg verlieren.« Viele Militärautos waren auf der Straße unterwegs und Milizionäre und Milizionärinnen sowie einige Fotografen drängten sich auf dem Hauptplatz vor der Festung und beobachteten Soldaten und Männer von der Sturmwache, wie sie vergeblich die massiven Steinmauern mit Gewehrfeuer belegten. Barea und Fausto fuhren langsam durch die Menschenmenge und gelangten schließlich an die Brücke über den Tajo, wo sie seitlich ausweichen mussten, um einen Mülllaster vorbeizulassen. Es war eines der Fahrzeuge, die für den Abtransport der Leichen zum Friedhof benutzt wurden, und Barea hielt den Atem an, als der Fahrer durch ein Schlagloch fuhr und die rückwärtigen Türen des Wagens aufsprangen. Glücklicherweise war der Laderaum leer. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 71. Teil. Arturo Barea. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Ich verlas eine Passage aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vale, erschienen als deutsche Übersetzung bei Klett-Cotta in Stuttgart 2015. Originalausgabe unter dem Titel Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen in New York 2014. Die Autorin Amanda Vale ist Harvard-Absolventin und vielfache Preisträgerin, sowohl als Autorin von Sachbüchern und Biografien, als auch von Drehbüchern. Als Chefredakteurin von Viking Press, für die sie bis 1992 arbeitete, betreute sie so bekannte Autoren wie Ingmar Bergman, T.C. Boyle und William T. Fullman. Vale lebt in New York City. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Pero nada pueden bombas, rumba, rumba, rumba, la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. No pasarán. Pasaremos. Kontrabanda 91.4 FM, Niemandsland, läuft jetzt mittlerweile schon eine gute halbe Stunde. Werner ist auch hier ins Studio gekommen. Wir sitzen heute mal an dem großen Studiotisch. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Zum Wetter kann ich nur sagen, tolles Wetter, Fritz-Walter-Wetter, heute gewinnen wir. Und wer sind wir? Niemandsland. Ach so, ja, Niemandsland gewinnt sowieso immer, vor allem Zuhörerschaft, das geht ja nach oben wie die Sau. Früher bei Hansa 07 war das immer unser Spruch. Fritz-Walter-Wetter, es regnet, heute gewinnen wir. Vieles passiert im Laufe der Woche. Letzte Woche saß Puigdemont noch im Knast in Neumünster. Dieses kleine Städtchen machte Weltpolitik, alles starrte wie gebannt. Was heißt alles? Alles, was uns von den eigentlichen Themen ablenken will, starrte also wie gebannt auf Neumünster in Schleswig-Holstein. Und mittlerweile ist der Typ draußen auf freiem Fuß. Spaniens Taktik mit der Auslieferung aufgrund von Rebellion ist nicht aufgegangen. Und Puigdemont stolziert also aus dem Knast, stolz wie Oscar, reckt den Finger gegen Spanien, guckt, so behandelt uns das böse Spanien. Was mich wundert ist, dass die Linke, auch Gregor Gysi, sich so klar für die Freilassung und auch die Nichtauslieferung von Puigdemont ausgesprochen haben. Man muss vielleicht dazu sagen, Gregor Gysi ist Anwalt. In den letzten Jahren der Existenz der DDR war eine seiner Spezialitäten das Ausliefern bzw. die Ausreise von Dissidenten und die Übergabe von Dissidenten oder Spionen oder unerwünschten Bürgern von der DDR in die damalige BRD. Und es saßen ja in der DDR auch ziemlich viele Leute im Knast, Jugendliche auch zum Teil, die rüber machen wollten in den Westen. Und da gab es damals nur einen Weg, wenn man in den Westen wollte. Man musste eine kleine Straftat begehen, kam ins Gefängnis und kam dann, wenn man Glück hatte, irgendwann ins Paket. Wenn zum Beispiel Franz Josef Strauß einen großen Deal mit Schalk Golokowski machte und dann hieß es immer, ach so, Herr Golokowski, übrigens, wir wollen 300 junge Leute aus dem Knast. Hier haben Sie eine Liste mit den Namen und dann kamen die rüber in den Westen. Gysi ist also sehr bewandert in diesem Thema. Außerdem hat Deutschland im Moment ein Problem mit der Türkei. Der Erdogan steht da jeden Morgen vor der Tür, beziehungsweise seine Anwälte und seine Justizvertreter und fordern die Auslieferung von Dutzenden von in Deutschland asylsuchenden türkischen Oppositionellen gegen Erdogan, die das Erdogan-Regime im Moment wegen Terrorismus anklagt. Insofern denke ich mir, Werner, ist Deutschland sehr sensibel im Moment oder die deutsche Justiz, die deutsche Politik, mit allem, was Auslieferungen an ein anderes Land betrifft, wenn es da um Vorwürfe vielleicht wie Terrorismus, Rebellion geht. Welcher Deal da nun abgeschlossen wurde hinter den Kulissen, welcher politische Justizdeal, das werden wir später wahrscheinlich einmal erfahren oder erkennen können. Im Moment ist die Sache eben so, Deutschland liefert nicht aus, zumindest nicht wegen Rebellion. Wie siehst du jetzt die Sache? Also in Deutschland muss man sagen, ist das Interesse offenbar sehr groß. Ja, habe ich jetzt eine Umfrage gesehen in der Süddeutschen. Begrüßen Sie es oder finden Sie es negativ, dass dieser Puigdemont da jetzt freigelassen wird, und die ganz große Mehrheit findet das positiv. Ja. Also gut, warum saß der da im Knast fast 2 Wochen lang in Neumünster? Weil er eben der Anführer ist der Unabhängigkeitsbewegung, und die selber, die Unabhängigkeitsbefürworter, die nennen diese ganze Geschichte, wie sie hinkommen wollen zur Unabhängigkeit, nennen sie au process, der Prozess als solcher. Ja. Und also die letzte Station ist jetzt die, und das ist so wie die Seifenoper, die nie aufhört. Und da habe ich in El Periodico eine schöne Zeichnung gefunden zu dem Thema. Da sieht man ein junges Mädchen zu Hause sitzen vor ihrem Radioapparat, und dann hört man aus dem Radio: El sol se apagará dentro de 5.000.000.000 de años. Y ella dice por sí misma, pues ya tenemos fecha para el final del proceso. Also auf Deutsch wäre das so, aus dem Radio hört sie, in 5.000 Millionen von Jahren hat die Sonne ihre Energie aufgebraucht und hört auf zu scheinen. Und sie kommentiert es und sagt, ja, dann wissen wir ja endlich, wann der Prozess zu Ende ist. Ich kann auch noch einen Witz nachlegen, den habe ich gestern auf der Internetseite vom Spiegel gesehen, gestern Abend. Da sieht man deutsche Richter, die haben den Auslieferungsbescheid in der Hand und Puigdemont wird von zwei Polizisten vorgeführt und Puigdemont spult sein Unschuldsbekenntnis ab. Ich bin unschuldig, die spanische Justiz verfolgt mich, weil ich politisch denke. Und der Richter meint, dann schauen wir uns mal den Auslieferungsantrag an. Und da steht nur, Pasinosa este hijo de puta cabrón de mierda. Im Auslieferungsbescheid steht, rücken Sie ihn uns raus, diesen verdammten Dreckschweinehund und so weiter. Gut, offensichtlich hat die spanische Justiz das wohl relativ schlampig formuliert. Die ganze Begründung des Auslieferungsantrags, die auf Rebellion fußt, hat wohl die schleswig-holsteinischen Landesgerichtsvertreter nicht überzeugt und damit muss man jetzt leben. Ja, also genau dazu, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen schlampig formuliert, das ist einfach das deutsche und das spanische Recht nicht übersetzbar, die gleichzusetzen, die Situation. Ne? Und also so hat es ja angefangen. Zuerst hat die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein, also vor jetzt 3-4 Tagen oder so, die Auslieferungshaft beantragt, ja. Und dann war natürlich große Freude und Begeisterung in Madrid. Ne? Und jetzt hat aber das Oberlandesgericht entschieden, dass der Anklagepunkt Rebellion, also auf Deutsch könnte man vielleicht sagen Hochverrat, dass das nicht zieht. Und sie könnten ihn jetzt dann eben höchstens noch für Veruntreuung öffentlicher Gelder anklagen, wo es natürlich sehr viel weniger Knast drauf gibt. Und der spanische Richter, dieser Llarena, der formuliert es als Korruption, hört sich natürlich besser und schwerwiegender an. Ne? Also einmal zu diesem Thema muss man überhaupt erstmal klären, also auch dieser Anklagepunkt ist noch nicht durch, ja, ob das funktioniert. Das Oberlandesgericht hat jetzt von Madrid noch mehr und genauere Informationen verlangt, worauf sich das stützt, dieser Vorwurf. Also da wäre es zum einen möglich, dass das Geld für das Referendum, für die Organisierung von dem Referendum gar nicht aus dem Haushalt der Generalitat, also der Landesregierung, abgezweigt wurde, sondern dass das vielleicht diese Massenorganisationen der Unabhängigkeitsbefürworter hier finanziert haben. Also ANC, Omnium, die haben ja Geld genug. Ja? Und der andere Punkt, also selbst wenn das so wäre, dass der aus dem katalanischen Haushalt diese Kampagne finanziert hat, also selbst dann ist noch nicht klar, ob das zulässig war oder nicht, weil er war ja in diesem Moment der Präsident, der gewählte Präsident der Landesregierung. Das ganze gewählte Parlament hat es abgesegnet und man kann nicht sagen, dass der das also irgendwie geheim oder illegal gemacht hat. Nee, der hat ja immer gesagt, wofür sie sind und wofür sie dann gewählt wurden. Ne? Aber gut, jedenfalls, dass er da jetzt rauskam aus dem Knast und sich jetzt relativ frei bewegen kann, heute Nachmittag oder heute Vormittag vielleicht schon, ist er zu einer Pressekonferenz in Berlin, ne? Jedenfalls die Konsequenz war, dass man jetzt in Madrid bei der Zentralregierung total sauer ist über diesen Gerichtsentscheid in Neumünster. Die ganze rechte Presse heult auf, also El Mundo, La Razón, ABC und unerhört diese Gerichtsentscheidung und so weiter. Ne? Und jetzt wird eben, sagen wir mal so, vor den Augen Europas offensichtlich, dass es mit der Demokratie in Spanien vielleicht doch nicht so weit her ist. Ne? Dass vielleicht sogar Spanien schon wieder ein Stückchen weiter gerückt ist in Richtung Erdoganisierung von Spanien. Ne? Und natürlich auch eine mögliche Konsequenz, dass der ganze Separatismus jetzt wieder Aufschwung bekommt. Ne? Und ist ja nicht nur Deutschland, in Belgien sitzen ja auch noch 3 Ex-Minister auf freiem Fuß. In Schottland eine andere Ex-Ministerin, Consellera. Dann nicht zu vergessen die Marta Rovira und die Ana Gabriel. Marta Rovira ist ja auch international gesucht. Es gibt einen Haftbefehl gegen sie, zumindest hier in Spanien. Bei Ana Gabriel weiß ich nicht. Ich glaube, die wird, glaube ich, nicht von der Justiz gesucht. Das weiß ich nicht, ob es da einen internationalen Haftbefehl gibt. Die wird nie erwähnt eigentlich. Die wird so als Nebenfigur so manchmal mitgenannt. Aber gut, ja, es gibt einiges da noch, was im Ausland an Unruhefaktoren dann eben den Konflikt internationalisiert. Man muss schon sagen, das haben die also geschafft. Die haben wirklich geschafft, die europäische Presse aufzuscheuchen und ausländische Behörden für ihre Zwecke einzuspannen. Was man auch sagen muss, sie haben geschafft, ihr Narrativ durchzusetzen. Das heißt, wir sind die kleine verfolgte Minderheit, wir sind die progressiven Katalanen, die sich gegen das faschistoide Madrid schützen müssen. Bitte, bitte, Europa, helft uns. Und dann immer die moralischen Appelle von Puigdemont, die eigentlich vielen Leuten sauer aufstoßen. Es ist eine Schande, dass Europa da nichts tut. Hat sich dieser Typ irgendwann einmal für irgendeinen politischen Gefangenen in einem anderen Land eingesetzt? Für die vielen Tausenden, die in der Türkei sitzen, für gefangene Kurden, für Leute aus der Westsahara? Man hat von diesem Typ noch nie einen Mucks gehört. Aber er spielt sich auf als die verfolgte Unschuld. Und das müsste vielen Linken eigentlich auch zu denken geben und aufhorchen lassen, mit welcher Art von Politikern sie sich da solidarisieren insgesamt. Und wenn Angisi sagt, die Katalanen, muss man ihn auch fragen, welche Katalanen meint. So, Katalonien ist tief gespalten. Die Independentistas sind für ihre Zwecke eine Minderheit, die kommen auf 48% der Stimmen. Und man muss also schon versuchen, auch hier ein bisschen objektiv zu sehen, was hier eigentlich los ist, was hier eigentlich abläuft. Es findet hier ein gigantischer Nationalisierungsprozess statt, eine Art Spaltung der Gesellschaft in 2 Lager. Und diese Spaltung hat sich in den letzten Monaten immer weiter vertieft. Und die einzige Konsequenz wäre vielleicht irgendwann ein hasserfüllter Bürgerkrieg, der von irgendeiner Seite vom Zaun gebrochen wird. Kleine Anzeichen hat man schon gesehen. Sobald eine Seite etwas Militantes unternimmt, wie die Autobahnblockierungen und die Öffnungen der Mautkontrollstellen an den Autobahnen, gibt es sofort ein Riesengeschrei von der anderen Seite. Das ist Gewalt, guckt doch, das ist doch Gewalt. Während wenn die andere Seite mal irgendwo den Polizeiknüppel schwingt, heißt es, das ist doch Frankismus, guck mal, wie die uns hauen. Und so geht es immer weiter und die Spaltung wird immer tiefer. Hören wir einmal, wie die Freilassung von Puigdemont von den wichtigsten Parteien bzw. Politikern in Deutschland bewertet wird. Wir halten uns da raus. Das wiederholt die Bundesregierung seit der Festnahme von Carles Puigdemont am Wochenende vor Ostern und das wiederholt sie auch heute. Ganz kurz Ulrike Demmer, die stellvertretende Regierungssprecherin. Dieses Verfahren liegt in den Händen der Justiz und da liegt es gut. Nicht einmal fachliche Unterstützung für die Richter habe es gegeben. Wir haben dem Gericht keine Einschätzung zugeliefert und waren auch ansonsten nicht beteiligt, sagt der Sprecher des Bundesjustizministeriums Maximilian Kall. Generalstaatsanwaltschaft und gegebenenfalls auch das Oberlandesgericht tauscht sich direkt mit den jeweiligen spanischen Stellen der Justiz aus, entweder wirklich ganz direkt oder über Eurojust, das europäische Netzwerk der der Justizbehörden. Das erfolgt nicht über die Bundesregierung. Genau diese Zurückhaltung der Bundesregierung in Sachen Putsch de Mon ist bei der Opposition umstritten. Die Grünen halten sie für angemessen, gerade auch nach dem Beschluss des Oberlandesgerichtes, den Politiker auf freien Fuß zu setzen. Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock. Die Entscheidung macht sehr, sehr deutlich, dass wir eine starke, unabhängige Justiz haben. Das stärkt die Rolle des Rechtsstaates. Das Oberlandesgericht hat ja gesagt, sie möchten hier mit dem spanischen Gericht auch noch mal in Kontakt treten, um dann über die weiteren Vorfälle der Korruption zu entscheiden. Und es ist richtig, das weiter auf juristischer und Gerichtsebene zu lassen. Die Linke dagegen meint, die Bundesregierung verstecke sich hinter der Justiz. Gut, dass das Oberlandesgericht so entschieden hat, meint ihr europapolitischer Sprecher André Hunko. Aber so zurückhaltend, wie es scheine, sei die Bundesregierung keineswegs. Es war ja kein wirkliches Raushalten. Also es war ja schon auch so, dass die Bundesregierung immer wieder betont hat, dass Spanien ein 100%iger Rechtsstaat ist. Das ist, sehe ich, ein bisschen eingeschränkt so. Wenn ihr Politiker mit durch Europa verfolgt werden mit einem Haftbefehl, dann wirft das zumindest einige Fragen auf. Und ich finde, dass die Bundesregierung sich hier etwas distanzierter hätte ausdrücken können. Der linke Hunko fordert außerdem, die Bundesregierung solle sich als Vermittler einschalten im Katalonien-Konflikt. Der Fall Puigdemont biete dafür genau den richtigen Anlass. Zumal der ja noch nicht vom Tisch ist, sondern Berlin erhalten bleibt. Carles Puigdemont hat das Gefängnis verlassen. Deutschland verlassen darf er vorläufig aber nicht. Alex Krämer, Berlin. Niemandsland. Radio Contrabanda, FM 91.4 de Barcelona. Ja, bis zum, was haben wir vorher gesagt, so wird es weitergehen, bis zum Jahr 5.000 Millionen und dann ist der Prozess zu Ende. Das wären also 5 Milliarden Jahre. Ja, ah, genau, so sagt man auf Deutsch, Milliarden. Okay, aber jedenfalls, das stimmt, das hat er geschafft, dieser Puigdemont, diesen Konflikt, sagen wir mal, hier einfach zu internationalisieren. Also wie gesagt, Belgien, dann in Schottland musste diese Ex-Consigliere auch wieder, dann durfte nach Hause gehen, nachdem sie ihre Aussage gemacht hat bei der Polizei. Dann hat die ganze Geschichte noch Auswirkungen auf die restlichen 13 Gefangenen, die immer noch im Knast sitzen, also hier in Spanien. Weil wenn man noch nicht mal dem Puigdemont-Rebellion vorwerfen kann, dann für die ja noch weniger, weil er als Präsident hatte ja da die Richtlinienkompetenz. Aber gut, jetzt die andere Seite in Madrid, wie sieht's da aus? Weiterhin starrköpfig wie eh und je. Also jetzt überlegen die sich ernsthaft, beim Europäischen Gerichtshof diese Entscheidung da aus Neumünster anzufechten. Ja, es geht nach Luxemburg. Ja, also ist noch nicht beschlossen, ob sie das doch machen. Doch, die Nachricht ist heute Morgen gekommen. Echt? Ja, ja. Ah ja, na gut. Also keinerlei Hinweise aus Madrid jetzt irgendwie einzulenken oder einen Dialog zu suchen. Das Letzte, was ihnen eingefallen ist, jetzt nachdem es mit den Politikern schwieriger wird, die juristisch dran zu kriegen, jetzt gehen sie vor gegen den Trapero, das ist der frühere Chef der katalanischen Polizei, den Mossos. Also der hatte am 1. Oktober bei diesem berühmten Referendum den Mossos die Anweisung gegeben, keine Gewalt anzuwenden, wenn sich zum Beispiel Unabhängigkeitsaktivisten, wenn die Wahllokale verteidigen. Und dann haben sie auch keine oder ganz wenige Urnen beschlagnahmt, seine Polizei, die Mossos. Ne? Das war von Madrid aus verlangt worden. Und jetzt wollte ihm anhängen, weil er so gehandelt hat an diesem Tag, jetzt wollen sie den dran kriegen wegen Aufruhr und krimineller Vereinigung. Also er hätte die Polizei, die Mossos, als kriminelle Vereinigung benutzt. Ne? Nun ja, Sie haben schon spanische Polizei beobachtet und haben die, sagen wir mal, Informationen. Es nähern sich 5 Polizeiautos nach San Cugat. Achtung, die werden in 5 Minuten da sein. Diese Sachen wurden natürlich an führende Separatisten in den Wahllokalen durchgegeben. Und wenn das eine Polizei macht, dazu gibt es Belege, die spanischen Bullen haben ja da tonnenweise Material beschlagnahmt, was die katalanischen Polizisten verbrennen wollten in dieser Verbrennungsanlage. Die haben die also beobachtet, haben das Material beschlagnahmt, gesichtet und haben schon rausgekriegt, da gab es eine sehr starke Komplizenschaft zwischen katalanistischer Polizeiführung bei den Mossos d'Esquadra und eben den separatistischen Anführern von dem ANC und Omnium und diese ganzen Organisatoren dieses von Spanien illegal bezeichneten Referendums. Insofern ist das nicht nur eine Konstruktion, sondern es ist wirklich so abgelaufen. Die haben also praktisch ihre Polizeifunktion dem separatistischen Führungsgremium zur Verfügung gestellt. Das muss man sagen, das ist objektiv geschehen. Und hier regt sich natürlich die spanische Polizei total auf und die Behörden und sagen, das war natürlich Befehlsverweigerung und das ist nun auch eine Tatsache, ob die das jetzt kriminelle Vereinigung nennen oder sonst wie. Die holen natürlich die große Keule raus. Ja, also das zur Ebene der Polizei oder Politik ist ja im Prinzip das Gleiche, aber dann auch auf einer anderen Ebene auch noch. Jetzt strengt sie ein Disziplinarverfahren an. Gegen wen? Gegen einen ganz normalen Gefängnisangestellten, weil der in einer Internetzeitung einen Artikel geschrieben hat, wo er den Richter Llarena kritisiert und sagt, das ist eine Schande für die Demokratie. Also es ist unglaublich, weil der seine Meinung sagt, in einem Internetartikel kriegt er jetzt ein Disziplinarverfahren. Also so sind die drauf, ja, die Zentralregierung in Madrid oder auch dieser Pablo Casado, das ist der stellvertretende Kommunikationschef von der PP, der hat schon im Oktober, also kurz nach dem Referendum am 1. Oktober, dann haben ja alle drauf gewartet, gibt es jetzt oder nicht diese einseitige Unabhängigkeitserklärung. Und da hat er gesagt, wir hoffen, dass niemand irgendetwas erklärt, damit er nicht so endet wie derjenige, der vor 83 Jahren verkündete die Unabhängigkeit. Die meinen natürlich den Luis Companys. Genau. Der von Hitler-Deutschland ausgeliefert wurde und vom Franco-Regime hingerichtet wurde. Ja, also der hat da 1934 schon die katalanische Republik proklamiert, dann kam er dafür in Knast, unter der Republik noch, ne? Und wurde dann wieder freigelassen, wo der Bürgerkrieg losging, 1936. Und dann ist er irgendwann mal dann später ins Exil nach Frankreich. Dort wurde er von der deutschen Gestapo festgenommen und dann ausgeliefert an Spanien, wo sie ihn dann 1940 erschossen hat. Ja. Also der stellt diesen Vergleich daher, wenn der die Unabhängigkeit erklären sollte, unabhängig dieser Puigdemont hier, einseitig wollte ich sagen, dann soll er mal aufpassen, dass ihm nicht das gleiche Schicksal widerfährt. Und die Frage ist, also mache ich mir natürlich auch, ne, was treibt diesen Menschen um, diesen Puigdemont da? Ne? Also kommt aus so einer traditionellen, konservativen, katalanischen Familie, wo die Unabhängigkeit schon seit Jahrzehnten immer der größte Wert war. Dann war Bürgermeister hier in der katalanischen Provinz, in Gira, in Girona, und jetzt ist er also der Führer des katalanischen Nationalismus und fühlt sich als solcher. Ne? Also vielleicht er selber denkt auch schon an Companys, das weiß ich nicht. Ne? Wird natürlich nicht hoffen, dass er auch erschossen wird, aber er fühlt sich so ein bisschen als der Companys des 21. Jahrhunderts. Ne? Er hat sich natürlich super schnell radikalisiert, besonders im Knast, das weiß man, sobald Leute in den Knast kommen, radikalisieren die sich. Und außerdem, wenn wir uns dieses Phänomen Puigdemont angucken, dann sollte man vielleicht zurückgehen aufs Jahr 2011, 2012, als hier in Katalonien unter Artur Mas und der rechten CiU, die in unglaubliche Korruptionsverfahren verstrickt war, als die anfingen, voll auf den Independentismus zu setzen und zusammen mit ANC riesige Demos zu organisieren, hier am 11. September, dem sogenannten katalanischen Nationalfeiertag. Und da gab es schon ein Wahlplakat, das hat mich damals wirklich aufhorchen lassen. Ich sehe immer noch Arturo Mas, den rechten Katalanenführer der korrupten CiU-Partei, eine bürgerliche Rechtspartei, verantwortlich für Kürzungen, für Privatisierung im Gesundheitswesen. Der hat die ganzen neoliberalen Schweinereien hier in Katalonien voll durchgezogen. Dieser Mann hat im Wahlkampf ein Plakat drucken lassen, das hing zu zigtausenden überall in der Stadt. Da sah man, wie er mit segnenden Händen vor Volksmassen steht. Im Hintergrund sieht man katalanistische Volksmassen mit Katalanenfahnen, Unabhängigkeitsfahnen, und er blickt kühn, die Kamera nimmt ihn da von unten auf, in eine freudige Zukunft, in eine sonnige Zukunft. Und das war eigentlich so eine Art Initialzündung dieses ganzen Prozesses. Und dann kamen die Designer mit dem vielen Geld, und dann sah man wirklich ab da nichts und hörte nichts anderes mehr als Unabhängigkeit-Prozess. Das war ein Trommelfeuer, ein Dauerbombardement. Ich kann mich nur wundern, dass Madrid da so lange zugeguckt hat. Es gab nichts anderes. Die katalanistischen und katalanischen Medien haben von morgens bis abends 24 Stunden über nichts anderes berichtet und keinen anderen Punkt in das Zentrum, in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit gestellt, als Arturo Mas hat gesagt, der Prozess muss jetzt vorangetrieben werden, und der sowieso hat gesagt und so weiter und so weiter. Man hörte nichts anderes. Es war wirklich zwischen peinlich und beängstigend, und viele Leute bekamen da den Eindruck, mein Gott, wo soll das hinführen? Ja, das war eigentlich schon diese Geschichte der Mas, immer so traditionell von der Geschäftemacherseite der Katalanen hier, und wieder Pujol natürlich auch. Und dann haben sie gesehen, das funktioniert nicht mehr. Und dann haben sie eben diesen Puigdemont gewählt. Und das war insgesamt schon der Fehler von Madrid. Ja, Augenblick, die haben den nicht gewählt. Die haben den zuerst mal eingesetzt. Ja, also Arturo Mas musste praktisch gehen, weil die CUP hatte gesagt, wenn Arturo Mas bleibt, gibt es mit uns keine Koalition für die Unabhängigkeit. Die haben ja damals dieses Bündnis geschmiedet, dass alle Separatistenparteien sich zu einem Block zusammengefügt haben. Man hat aber gesagt und zur Bedingung gemacht von der CUP, die damals noch relativ stark war, die hatten, glaube ich, 10 Abgeordnete, die haben gesagt, nein, den Mas nicht. Dann musste Mas zurücktreten und hat aber handverlesen den Puigdemont dann an seine Stelle gesetzt, weil er so eine Art Bursche für ihn war, den er lenken kann. Und das war eigentlich die Einführung von Puigdemont in das Amt. Ja, genau. Auf der einen Seite haben sie dann jetzt gerade den genommen, weil der vom Ideologischen her halt, sagen wir mal, total nationalistisch ist, was bei Pujol und Mas nicht so der Fall war. Und dass Madrid diese Sache einfach falsch eingeschätzt hat. Ja, die haben gesagt, das kriegen wir schon hin, wir sind auf der legalen Seite und so weiter, aber nicht wirklich gesehen haben, wie viele Leute hier, oder sagen wir die Hälfte der Bevölkerung hier dahinter stehen, und deshalb von vornherein darauf verzichtet hat, die Zentralregierung überhaupt über irgendwas zu verhandeln. Die haben auch ganz gut damit gelebt. Das hat natürlich im Rest Spanien die Rechte sehr gestärkt. Je mehr separatistischer Nationalismus in Katalonien, umso mehr, sagen wir mal, Nationalismus in Rest Spanien. Und das hat also in letzter Zeit besonders der neuen Rechten von der CiU, der neuen neoliberalen Rechten, sehr stark genutzt. Die sind kurz davor, die PP auszuboten, haben sie, glaube ich, in den Meinungsumfragen schon überholt. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo man sagen könnte, die beiden Nationalismen sind wie kommunizierende Röhren. Die kommen von beiden Seiten und stehen sich unversöhnlich mittlerweile gegenüber. Madrid verhandelt nicht. Madrid sagt ganz klar, wir verhandeln nicht über die Auflösung Spaniens. Und die Puigdemontisten und die Separatisten sagen, für uns gibt es nur eins, Unabhängigkeit von Spanien. Und Diese beiden Positionen stehen sich immer tiefer und immer unversöhnlicher gegenüber. Da gibt es keine Rettung mehr. Was sind hier die Perspektiven für die nächsten Wochen und Monate? Wird sich eine Landesregierung bilden? Wird die katalanische Region ein Regionalparlament bekommen? Werden die Independentistas auf irgendeine Art einlenken? Oder werden sie weitermachen mit dem Kopf gegen die Wand? Werden sie weiter Kandidaten für das Präsidentenamt aufstellen, die im Knast sitzen oder von der Justiz verfolgt werden? Und damit bleibt automatisch der Paragraph bzw. der Artikel 155 in Kraft und Katalonien wird weiter unter Zwangsverwaltung stehen, bis dann irgendwann am 27. oder 26. Juli Neuwahlen kommen werden. Und da kann es sein, dass das gleiche Wahlergebnis wiederum eintritt und dann geht die ganze Geschichte immer weiter. Das Hamsterrad wird sich weiter drehen. Währenddessen sind die realen Probleme der Menschen hinten angestellt. Wir wiederholen und wir werden das gleich auch nochmal im Barcelona-Nachrichtenblock wirklich deutlich machen. Es geht hier um Wohnungen, es geht um Arbeit, es geht um Menschen, die auf der Straße leben müssen, es geht um Zwangsräumungen, es geht um Gentrifizierung, es geht um prekäre Löhne, ja, es geht um die Existenz von Tausenden und zigtausenden Menschen hier in der Stadt und hier in Katalonien, die von einem Gehalt nicht mehr leben können und die ihre Miete nicht mehr bezahlen können und die ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Und das sind die realen Probleme der Menschen. Ja, also ich weiß natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Das Einzige, was ich sicher weiß, irgendwas wird schon passieren. Na gut, jedenfalls sieht so aus, genau, die zwei Seiten rennen starkköpfig gegeneinander an und wer dann am Ende als der größere Ritter der traurigen Gestalt dastehen wird, Puigdemont oder Rajoy, das werden wir dann schon sehen. Aber wie gesagt, bei diesem Puigdemont habe ich so das Gefühl, bei ihm ist so ein bisschen die Idee, dass dann, wenn in 100 Jahren irgendwelche katalanischen Schulkinder ihre Bücher aufschlagen, dass die dann lesen und lernen können, dass es da mal einen wichtigen katalanischen Führer gab, der Puigdemont hieß. Also ich glaube, das ist sein ureigentliches Anliegen. Er will irgendwie geschichtsmächtig werden. Es geht voran, Geschichte wird gemacht. Puigdemont, unser großer Führer, wir preisen dich. Ja, mir ist damals aufgefallen, als diese riesen Demos organisiert wurden von dem ANC, die wirklich wie nordkoreanische Massenaufmärsche aussahen, die wurden dann von Drohnen aus der Luft gefilmt und dann kamen ganze Blocks in roten, ganze Blocks in gelben T-Shirts, die grünen T-Shirts. Das war eine perfekte, Leni Riefenstahl-mäßig organisierte Choreografie von Menschenmassen, die da bewegt wurden. Und da ist mir damals schon ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich mir gedacht habe, diese Massen, wie Walter Benjamin mal gesagt hat, die bekommen ihren Ausdruck. Und das ist, glaube ich, auch ein Gesetz des Faschismus. Der Faschismus, beziehungsweise der Nationalismus, dem gelingt es, den Massen ihren Ausdruck zu geben, aber die Massen bekommen nicht ihr Recht. Und das war für mich sehr, sehr krass. Und das ist für mich immer noch sehr krass, wenn ich diese Massen sehe, die der Nationalismus hier in Katalonien immer noch bewegt, und wenn ich die Rechtlosigkeit der Arbeiterklasse sehe, die auch der katalanische Kapitalismus immer noch erzeugt, dann kann man nur sagen, Hut ab, die schaffen es, den Massen praktisch auf der Nase rumzutanzen, ihnen die Fahnen vor den Nasen zu schwenken, damit sie nicht ihr eigentliches Ziel sehen. Und das ist vielleicht ein Fazit, was ich persönlich aus dieser ganzen Geschichte ziehe. Hast du Feuer? Hast du mal Feuer? Nee, hast du mal eine Mark? Fuffi. Gut, mach ich auch. Niemands Land. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom 7. April 2018. Beginnen wir mit den Barcelona-Nachrichten. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona, Niemandsland. Die CDRs, die Komitees zur Verteidigung der Republik, haben am vergangenen Ostersonntag erneut Protestaktionen gestartet, um ihren Separatistenführer Puigdemont, der in Deutschland in Haft sitzt, zu unterstützen. Zahlkontrollen der Bezahlautobahnen, sogenannte Mautstationen, wurden besetzt und geöffnet. Betroffen war die AP7 bei Roca del Vallès, El Vendrell und Hospitalet de l'Infant. Rathaus. Mit einer Minderheitsregierung von 11 Stadträten hat die Bürgermeisterin Ada Colau einen schweren Endspurt ihrer Legislaturperiode vor sich. Ohne festen Koalitionspartner, auf wechselnde Unterstützung der Separatistenparteien angewiesen. Am 26. Mai 2019 werden Kommunalwahlen stattfinden. Bis dahin muss Frau Colau und ihr linksalternatives Bündnis Barcelona en Comú bei den Bürgern und Bürgerinnen Punkte machen, um eine Wiederwahl zu garantieren. Die Machtverhältnisse im Rathaus von Barcelona spiegeln in etwa die heillose Zerstrittenheit im Lande wider. Da sind die Sozialisten, die PSC, Colaus anfängliche Koalitionspartner, von denen sie sich aber getrennt hat, weil diese den Artikel 155 nicht verurteilten, der Katalonien unter Zwangsverwaltung stellt. Da sind die Rechtskatalanen, die Colaus Projekte nur dann unterstützen, wenn diese das Separatisten-Protesttheater mitträgt. Da ist die linksradikale ultranationalistische KUP mit 3 Stadträten und da ist noch ERC, ebenfalls separatistische Namenslinke mit 5 Abgeordneten im Rathaus. Und da ist die katalanische Rechte um Trias, die PDeCAT mit 9 Räten. Und da ist der abgelehnte Haushalt für das Jahr 2018. Und da sind die Probleme in einer Krisenregion Katalonien, die sich mittlerweile anhäufen. Die Vertreibung der Einwohner durch Mietwucher, Gentrifizierung und Prekärlöhne, Umweltverschmutzung durch Autos und Kreuzfahrtschiffe, Drogenwohnungen, sogenannte Narcopisos, Zwangsräumungen, Stadtplanungsdefizite wie die anstehenden Straßenbahnlinien Trambesos und Trambash bzw. die Verbindung derselben durch die Diagonal. Viele der von Colaus Partei angestrebten Projekte und Reformen sind langfristig angelegt und werden erst in Jahren ihre Wirkung zeigen. Das Kronjuwel ist hier zweifellos der Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, der sogenannte PEUAT, das Projekt, durch das das Rathaus 9 Hotelbauten in der Tourismuszone gestoppt hat. Ebenfalls dürfen in bestimmten Zonen Barcelonas nur dann neue Hotels entstehen, wenn andere schließen. Ähnlich sieht auch der Plan de Vivienda aus, das Wohnraumprogramm. Hier geht es um Sozialwohnungen im städtischen Besitz, ein Langzeitprojekt, das wohl mehrere Legislaturperioden benötigen wird. Experten setzen die Zahl der benötigten Sozialwohnungen in Barcelona mit 100.000 an, doch nur 9.000 existieren bisher. Thema Strände ohne Sand. Die ersten Badegäste machten lange Gesichter, als sie am vorvergangenen Osterwochenende trotz der kühlen Temperaturen an die Strände Barcelonas und der Maresme-Küste zogen und keine oder nur spärliche Sandstrände vorfanden. Die Winter- und Frühjahrsstürme haben auch dieses Jahr wieder Verheerungen an der Küste angerichtet. Weggerissene Infrastrukturen, Duschen, Laufstege, Befestigungen, alles weg, kein Sand. Nur nackte Felsen. Die für den Großraum Barcelona zuständige Behörde AMB, Área Metropolitana de Barcelona, erklärte, dass die Auflösung der Strände immer schneller und häufiger vonstatten gehe. In Badalona und Montgat sind die Strände praktisch verschwunden. Als Ursachen hierfür werden die dichte Küstenbebauung, das Anlegen von Yachthäfen und das Abtragen der Dünenlandschaften in den letzten Jahrzehnten genannt. Rechter Terror oder Unfall? Die katalanische autonome Polizei ermittelt nach einem Brand, der den Ateneo Popular de Sarria zerstört hat. Rechte Ultras sollen den Brand gelegt haben, so wird vermutet. In dem Lokal, das sich im Besitz des Rathauses befindet, trafen sich vor allem Independentistas und Mitglieder der CDRs. In dem Lokal fand man Hakenkreuzschmierereien und Sprühparolen. Ihr seid tot, CDR! Die Leute vom Ateneo und das Rathaus bezeichneten den Angriff als faschistische Attacke, so der Teniente de Alcalde Jaume Asens. Auch der Krieg der Finanzmärkte gegen die Einwohner in Barcelonas Kiezen geht weiter. Die PAH, Plattform für die Hypothekenopfer, forderte letzten Donnerstag die Rücknahme des Zwangsräumungsbescheids eines ausländischen Gaia-Fonds gegen die Bewohner des Gebäudes in der Calle Aragon 477. Die meisten sind Besetzer. Das Haus ist seit Juli vergangenen Jahres ein Widerstandssymbol gegen die Gentrifizierung. Thema Terror. Die Mossos d'Esquadra, katalanische autonome Polizei, untersuchen die Herkunft von zwei Brandsätzen, die vor einem Mercedes-Benz-Autohändler in der Avenida Via Augusta am frühen Sonntagmorgen explodierten. Sprengstoffexperten wurden eingesetzt. Niemand wurde bei den Explosionen verletzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen Puigdemonts Verhaftung in Deutschland gibt, ist nicht bekannt. Thema Miete und Wohnraum. Barcelona ist laut TINSA-Informationen die teuerste Provinzhauptstadt Spaniens, was Wohnraum anbelangt. 3.174 Euro kostet der Quadratmeter im Durchschnitt. Der Quadratmeterpreis ist allein im letzten Jahr um 11% gestiegen. Thema Pissoirs. Neben den 7 bereits vorhandenen Pisskabinen sollen im kommenden Sommer 14 neue Urinierstationen in der Altstadt Ciudad Vella aufgestellt werden. Anwohner fordern diese Maßnahme seit langem, denn die Horden von Betrunkenen und Fun-City-People lassen regelmäßig eine breite Spur von Urin auf Straßen und Plätzen zurück. Obdachlosenzeltlager. Die Opposition im Rathaus PP und Ciudadans fordern von der Bürgermeisterin Ada Colau, dass sie endlich Maßnahmen ergreife, um das Zeltlager der Obdachlosen auf der Plaza Catalunya zu räumen. Es würde von diesem Lager ein Lockruf an andere ausgehen und es bestünde die Gefahr, dass die Obdachlosen dem Tourismus schaden. Colau erklärte, sie sei nicht zuständig. Die Generalitat solle die Sache in die Hand nehmen. Vorerst soll das Lager, in dem über 50 Sintechos hausen, also Obdachlose, nicht geräumt werden. Die Anwesenheit der Obdachlosen falle unter das Versammlungsrecht. Man sei über soziale Einrichtungen der Stadt mit den Campern in Kontakt und unterstütze sie, so ein Rathaussprecher. Allerdings ist die letzte Meldung, ich sehe sie hier gerade auf meinem Monitor, folgende. Man hat den Besetzern auf sehr freundliche Weise erklärt, dass bis zum 23. April diesen Jahres, diesen Monats, die Zelte abgebrochen werden müssen und die Besetzer, die Platzbesetzer, verschwinden sollen, denn dann würde die Stadt den Raum für städtische Angelegenheiten brauchen, zum Beispiel für San Jordi. Weitere Meldungen im heutigen Niemandsland, Berlin. Zustand deutscher Flüsse bedenklich. Fast alle Flüsse in Deutschland sind nach Einschätzung der Bundesregierung ökologisch in keinem guten Zustand. Von den 8.995 Flüssen führten zuletzt 93,3% nicht ihre natürlichen, typischen Lebensgemeinschaften an Fischen, Kleintieren oder Pflanzen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Demnach ist die Gewässerstruktur und Nährstoffqualität der meisten Flüsse in Deutschland weiterhin unbefriedigend. Nur 0,1% von ihnen könnten als ökologisch sehr gut bewertet werden. Tripolis. Die internationale Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat die aktuelle Situation der Flüchtlinge im Mittelmeer als dramatisch bezeichnet. Immer weniger Rettungsschiffe seien im Einsatz, teilte die Organisation am Montag mit. Gleichzeitig verzögerten sich die Rettungsaktionen, weil über jeden Fall einzeln verhandelt werde und es keine klaren Richtlinien für den Einsatz der libyschen Küstenwache in internationalen Gewässern gebe. Dadurch würden Menschenleben in Gefahr gebracht. Die Organisation kritisierte, dass sie bei einem Einsatz am Sonnabend nur 39 von 129 in Seenot geratenen Menschen aufnehmen durfte. Die übrigen Flüchtlinge seien von der libyschen Küstenwache geborgen und zurück in das nordafrikanische Kriegsland gebracht worden. Dort seien die Menschen schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, so die Hilfsorganisation. Brandstiftung Ulm. Nach einem Brandanschlag auf eine türkische Moschee in Ulm dauern die Ermittlungen weiter an. Als mutmaßliche Täter wurden 4 Syrer verhaftet. Sie sollen als Geflüchtete in die BRD eingereist sein, wie der Sprecher der für politisch motivierte Straftaten zuständigen Staatsanwaltschaft in Stuttgart, Jan Holzner, am Dienstag sagte. Demnach habe einer der Beschuldigten die Tat bereits vor vergangener Woche eingeräumt. Zu der Annahme, dass die Brandstiftung aus Rache für das militärische Vorgehen der Türkei gegen Kurden im syrischen Afrin verübt wurde, wollten sich die Ermittler bislang nicht äußern. Washington. Dutzende Angriffe auf Journalisten in den USA. In den USA hat es einem Bericht zufolge im vergangenen Jahr Dutzende Angriffe auf Journalisten gegeben. Dazu zählten 45 körperliche Angriffe. Hinzu kämen 34 Festnahmen, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Bericht der Organization Reporters Committee for Freedom of the Press. Insgesamt zählte die Organisation 122 Vorfälle, darunter auch die Beschlagnahme von Ausrüstung sowie Kontrollen an den Grenzen. Von den 45 körperlichen Angriffen seien 2 von gewählten Politikern verübt worden, hieß es in dem Bericht weiter. Die meisten Festnahmen von Journalisten erfolgten demnach bei der Berichterstattung über Demonstrationen. Berlin. In Berlin war im vergangenen Jahr knapp jedes dritte Kind unter 18 auf Hartz IV angewiesen. Das geht aus jüngsten Statistiken der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der Deutschen Presseagentur vorliegen. Insgesamt lebten im Juni vergangenen Jahres in der Hauptstadt 175.341 Minderjährige in Familien, die wegen Jobverlusts oder zu geringen Lohns von der staatlichen Grundsicherung abhingen. Damit lag die Hilfsquote mit 30,7% der Kinder und Jugendlichen doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt mit 14,6%. Nur Bremen hatte mit 31,7% der Minderjährigen einen noch höheren Wert. Die niedrigste Quote gab es mit 6,8% in Bayern. Im Vergleich zum Jahr 2012 ist die Hilfsquote für Kinder und Jugendliche in Berlin aber leicht gesunken, um 1,9%. Damit bewegte sich die Hauptstadt positiv gegen den Bundestrend. Dort zeichnet sich im 5-Jahres-Vergleich ein steigender Bedarf für Kinder in Höhe von 1,8% ab. Schöne neue Dschihad-Welt. München. Vor dem Oberlandesgericht München muss sich seit Mittwoch ein Syrer verantworten, der für den Geheimdienst der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat IS gearbeitet haben soll. Laut Anklage soll der 32-jährige Zoha J. in entsprechender Funktion zum Anwerben von Kämpfern zwischen Deutschland und Griechenland gependelt sein. Dem im April 2017 festgenommenen Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Zudem legt die Bundesanwaltschaft dem 32-Jährigen Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last. Und jetzt die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen 7. April 2018. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Tote und Verletzte nach Luftangriffen im syrischen Ostghuta. Russische und syrische Flugzeuge sollen erneut die Stadt Duma bombardiert haben. Dabei wurden nach Angaben von Beobachtern mindestens 40 Menschen getötet. Die Kämpfe flammten wieder auf, weil ein Teil der Rebellen den vereinbarten Abzug verweigert. UN-Sicherheitsrat berät über Gewalt am Rande des Gazastreifens. Der palästinensische UN-Vertreter Mansour sprach von Massakern der israelischen Armee. Die Forderung nach einer Untersuchung scheiterte am Veto der USA. Bei den jüngsten Protesten wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 9 Menschen getötet. Puigdemont-Auftritt in Berlin erwartet. Am Mittag soll eine Pressekonferenz mit dem ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten stattfinden. Puigdemont war gestern aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster entlassen worden. Brasiliens Ex-Präsident Lula lässt Frist zu Haftantritt verstreichen. Er weigerte sich, sich freiwillig den Behörden zu stellen und zog sich in ein Gewerkschaftsgebäude zurück. Lulas Anwälte legten Berufung beim obersten Gericht ein. Der 72-Jährige war wegen Korruption zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Hannover schlägt Werder Bremen. Im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich die Niedersachsen mit 2:1 durchgesetzt. Damit hat Hannover seine Negativserie beendet und einen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Wetter, freundlich mit längerem Sonnenschein, dazu frühlingshafte Temperaturen mit Höchstwerten von 13 bis 24 Grad. Berlin, Thema Gentrifizierung. Die berlinweiten Aktionstage gegen Verdrängung und für einen radikalen Wechsel der Mieten- und Wohnungspolitik sollen am 14. April in eine Großdemonstration münden. Bereits am Mittwochnachmittag begannen die dezentralen Aktionen der Aktiven in verschiedenen Berliner Bezirken mit einem Schwerpunkt auf Kreuzberg. So hatte die Initiative Bits im Kiez mit einer symbolischen Besetzung der Kreuzberger Skalitzer Schlesische Straße ihre erste Mobilisierungsaktion der heißen Phase begonnen. Gut gelaunt machten es sich die Aktivisten der Initiative während der Grünphasen der Fußgängerampel auf der Straße gemütlich, verteilten Flyer an Passanten und Passantinnen und Autofahrer und Autofahrerinnen, die mehrheitlich wohlwollend interessierte Informationen über die Aktionstage annahmen. Überhaupt ist der dezentrale Charakter bestimmend für die Mobilisierungsphase. Verschiedenste Gruppen wollen in Kiezen unter dem Motto zusammensetzen, die nächsten Tage nutzen, um auf das Anliegen des Bündnisses und der geplanten Demonstration aufmerksam zu machen. Bislang sind die symbolischen Aktionen auch weniger Nadelstiche im Alltagsbetrieb der Stadt, eher aktionistische Merkzettel, wiederholte Erinnerungen an die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt, worum es den Aktivistinnen geht. Die Aktionsformen variieren dabei durchaus. So lud die Linkspartei Alt Treptow am Mittwochabend zu einer Filmvorführung mit anschließendem Gespräch in die Galerie Kungakiez. Die Dokumentation »Das Gegenteil von Grau« des Berliner Filmemachers Matthias Körs lenkt den Blick auf alternative Wohn- und Arbeitsformen im Ruhrgebiet. Für die Mieter aus der Dubliner Straße 8 geht es derweil um eine existenzielle Bedrohung, wie sie bei ihrer Aktion in Charlottenburg erzählen. Neben der kurzen, wiederum symbolischen Blockade der Hausverwaltung ist für den 10. April noch eine Soli-Telefonaktion geplant. Nach mehreren Versuchen der Verwaltung und des Geierfonds, der das Gebäude gekauft hat, die 4 Bewohner wie schon andere Mieter des Hauses vor ihnen loszuwerden, sieht der aktuelle Räumungstitel recht final aus, da er bereits vor einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes über eine Beschwerde der WG zugestellt wurde. Ziel der WG ist deshalb, gemeinsam mit dem Bündnis Zwangsräumungen verhindern, das auch tragende Kraft der Aktionstage ist, und der Initiative Hände weg vom Wedding die Räumung zu blockieren. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel bringt diese Woche einen umfassenden Artikel zum Thema Bildung. Viele Migrantenkinder besuchen Grundschulen in sozialen Brennpunkten. Gewalt ist dort nur eines von vielen Problemen. Trotzdem erhalten die Lehrer kaum Unterstützung. Katrin Sahner ist Konrektorin. Sahner unterrichtet seit 12 Jahren in Raunheim. Ihre Fächer Deutsch, Mathematik, Deutsch als Zweitsprache. Die Pestalozzi-Schule ist mit 700 Schülern eine der größten Grundschulen Deutschlands. Knapp 90% der Kinder haben ausländische Wurzeln. Die meisten von ihnen kommen aus Familien, in denen zu Hause nicht oder kaum Deutsch gesprochen wird. Das klingt extrem, ist aber für viele Grundschulen in Deutschland normal. Beispiel Nordrhein-Westfalen. An mehr als jeder 10. der 2750 staatlichen Grundschulen sprechen mehr als die Hälfte der Kinder zu Hause selten oder nie Deutsch. In 78 Schulen sind es sogar mehr als 3/4 der Kinder. Auch die Zahlen aus den Stadtstaaten sind eindrucksvoll. An vielen Schulen sind Kinder in der Mehrheit, in deren Familien nicht Deutsch gesprochen wird. In Hamburg 22% der Grundschulen, in Berlin und Bremen mehr als 40%. Es sind solche Grundschulen, die in diesen Tagen viele Schlagzeilen machen. In Berlin mobbten muslimische Kinder eine Mitschülerin, weil sie nicht an Allah glaubt, und bedrohten sie. Eine andere Grundschule engagierte einen privaten Sicherheitsdienst, um die Gewalt in den Griff zu bekommen. Die Bild-Zeitung berichtete von Eltern aus ganz Deutschland, die sich nach einem Artikel über den Islamismus-Alarm mit eigenen Geschichten meldeten. Eine Mutter aus Bonn habe geschildert, dass muslimische Mitschüler ihrer Tochter in der dritten Klasse gesagt hätten, ihre Eltern würden als Ungläubige in der Hölle verbrennen. Andere hätten geklagt, dass Schülerinnen gemobbt wurden, weil sie unreine Gummibärchen essen. Die Süßigkeiten enthalten Gelatine aus Schweinefleisch. Die Grundschulen galten lange als der Ort in Deutschland, an dem Integration gefördert wird und gelingt wie an keinem anderen. Funktioniert nun das Miteinander verschiedener Nationalitäten und Religionen nicht einmal mehr bei 6- bis 10-Jährigen? Häufig ist der Zuwanderungsanteil vor allem an jenen Schulen besonders groß, die ohnehin schon in Problemvierteln mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut liegen. Fast 70% der Kinder mit Migrationshintergrund in Großstädten besuchen Grundschulen, an denen mehrheitlich Zuwanderer und sozial benachteiligte Schüler lernen, stellte der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Migration und Integration SVR fest. Zweisprachig aufzuwachsen könnte ein großer Vorteil sein. Viele Linguisten empfehlen Migranten, mit ihren Kindern zu Hause jene Sprache zu sprechen, in der sie sich heimisch fühlen. Es ist besser, von den Eltern gutes Arabisch, Polnisch oder Türkisch zu lernen, als fehlerhaftes Deutsch. Außerhalb der Familie allerdings sollten die Kinder so schnell wie möglich mit den Deutschen in Kontakt kommen. Was aber, wenn in der Nachbarschaft kaum jemand Deutsch spricht und in den Klassen mehrheitlich Schüler sitzen, die ebenfalls Nachholbedarf haben und auch noch in ärmlichen Verhältnissen leben? Jeder vierte Grundschüler mit Migrationshintergrund in Deutschland verfüge nicht über die Lesekompetenz, die er benötigt, um dem Unterricht an einer weiterführenden Schule problemlos folgen zu können, schreiben die SVR-Experten. Auch das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen kommt zu dem Ergebnis, dass Schüler aus zugewanderten Familien in Deutsch und Mathematik im Durchschnitt signifikant geringere Kompetenzen erreichen. Doch in den ersten Jahren werden die Weichen für die Zukunft der Kinder gestellt. Ein Schüler, der so früh schon abgehängt wird, hat es schwer, den Rückstand jemals aufzuholen. Aus benachteiligten Grundschülern könnten frustrierte Jugendliche werden und aus frustrierten Jugendlichen gescheiterte Erwachsene. Gedanke und man holt ihn nicht zurück. Sieht man Menschen im Vorbeifahren, schräge Straße, schräger Blick. Er war 19 fern der Heimat und vom Rumtreiben entzückt. Mazedonien nahe der Grenze, morgens eh die Hitze drückt. Manche grüßten im Vorbeifahren, andere hupten hinterher. Er hoffte, dass bald jemand ankam und ihn mitnahm bis ans Meer. Hatte Spaß dran, wild zu winken und deshalb lange nicht gesehen. In dem Schatten seines Rückens ein fremdes Rucksackmädchen stehen. Willst du auch weg? Fragt der Blöde. Beide lachten, denn das war ja eigentlich klar. Saloniki sein Ziel, während ihres irgendwo weit weg in Indien war. Wenn's der Herr will, sprach sie heiter, komm ich heute noch bis Istanbul. Und er stand da und fand den Staub auf ihren braunen Schultern toll. Sie genoss seine Bewunderung und er wusste nicht genau, was das war in ihren Augen. Der Himmel so tiefblau. Über den Himmel sprach sie gerne, Licht und Ewigkeit im Jetzt. Das entstand am zweiten Tage, sagte sie. Er sagte nicht. winkte weiter, gab einem Alten, der vorbeizog auf einem Karren, eine Münze in die ausgestreckte Hand. Die könntest du sparen, lachte sie und küsste ihn wie nebenbei auf seine Stirn. Gott hat all das eingerichtet und wir sollten es nicht stören. Gott hat Elend Unrecht, sie rief, schau mich nicht so an, ob du hier festhängst oder fortkommst, alles steht in seinem Plan. Er lässt ganze Völker hungern, Vorbestimmung oder so. Ach, das muss uns jetzt nicht kümmern, atme einfach und sei froh. Sie nahm sich ihn zum Tanz und wie die Hüften sich erspürten, was in ihm wie Tiere pflanzen, die ihr eigenes Leben führten. Und auf einmal hielt auch noch ein Auto, beinahe ganz mit Sachen voll. Einen Platz habe ich, rief der Fahrer, und ich fahre heute noch bis nach Istanbul. Er stieg ein, ohne zu denken, sah von drinnen sie fest an. Denn ob du da bleibst oder fortkommst, steht ja alles in dem Plan. Als sie in der Hetze nachlief, so verwirrt und so verprellt, schämt er sich und wollte plötzlich, dass der Wagen nochmal hält. Doch der raste von der Tanke, winkend blieb sie klein zurück und wie ein plötzlicher Gedanke hing an ihm ihr letzter Blick. Hermann Neisse. Sonntagnacht auf meiner Gasse. Der große Bär steht über unserem Hof. Im Nachbarhaus rumort Soldatenschwurf. Die Schenkentüren fallen lärmend zu. Ein Pferd will heim und findet keine Ruh. Eintönig winselt eine Katze. Stolz poltert ein Krüppel mit dem Bein aus Holz. Ein Mann und eine Frau sind handgemein. Zwei Fleischer schlagen sich die Schädel ein. Aus Fernen hallt der Wächter schriller Pfiff. Die Nacht schwimmt reglos wie ein Totenschiff. Angesagt. Was gibt's da? Kino, wie immer, jeden Dienstag gratis im Goethe-Institut. In diesem Zyklus gibt's jetzt am nächsten Dienstag, am 10. April um 20 Uhr, Zwischen Welten heißt er. Regisseur, ein gewisser Feo Aladag, der heißt tatsächlich Feo. Feo heißt hässlich, muss man kurz übersetzen. Ja, Version, Originalversion mit spanischem Untertitel, also in Deutsch, und im des eigentlichen Kriegsfilm. Und der Bundeswehrsoldat Jesper meldet sich freiwillig zum Dienst in Afghanistan. Und dort erhält er den Auftrag, mit seiner Truppe ein kleines Dorf zu schützen vor dem wachsenden Einfluss der Taliban. Er hat einen Dolmetscher, Tariq, und die sollen also jetzt das Vertrauen der Dorfgemeinschaft gewinnen. Aber die Unterschiede zwischen den beiden Welten sind groß, auch Gewissenskonflikte zwischen ihm, diesem Soldaten, und den Befehlen seiner Vorgesetzten. In Afghanistan selber gefilmt, hergestellt und mit sehr vielen Laiendarstellern. Also könnte ganz interessant sein, am nächsten Dienstag im Goethe-Institut, 20 Uhr. Ich habe den Film gesehen, vor einem Jahr etwa. Ich hatte mir ihn geliehen. Den gibt es als DVD in der Mediathek vom Goethe. Und ich sage erstmal nichts. Du hast ihn angekündigt. Nächste Woche bringen wir vielleicht eine kleine Kritik. Geschlossen hat, Läden runter, alles dicht. Die Ampel schläft bei Neonlicht und keiner, der dich fragt, wo drückt der Schuh? Nur ein halber Mond und du. Was machst du nun in dieser Stadt? Keine Antwort für dich hat. Die Bahnhofsuhr ermahnt dich leis. Deine Sehnsucht tropft aufs Gleis. Und dich ein schwacher Trost lächelt dir zu. Nur ein halber Mond und du im Niemandsland. Und du den Kopf. Und du mit diesem bleiernen Gewicht. Und du auf dem dünnsten Ast. Und du wie ein ungebetener Gast in diesem faden Halbmondlicht. Was machst du nun in dieser Stadt, wo sie ihr Wort gebrochen hat? Bleibst du oder ziehst du aus? Ein Klingelschild macht kein Zuhaus und keine Seelenruhe deckt dich zu. Nur ein halber Mond, nur ein halber Mond, nur ein halber Mond und du. Mit diesem bleiernen Gewicht. Und du auf dem dünnsten Ast. Und du wie ein ungebetener Gast in diesem faden Halbmondlicht. Antirussische Vorbehalte haben in Deutschland eine lange Tradition und sind in zwei Weltkriegen verfestigt worden. Auch in der Ukraine-Krise und im Syrien-Krieg lässt sich ihre Wirksamkeit beobachten. Tatsächlich ist aber auch nicht nur das Verhältnis zwischen Russland, dem Westen und der Ukraine vielschichtiger, als es der Medien-Mainstream suggeriert, sondern auch die russische Geschichte seit dem Ende des Kalten Krieges. Es liegt im ureigensten Interesse der Europäischen Union, Russland als Partner zu haben. Wer diese Chance vertut, riskiert, dass Europa im Machtkampf künftiger Großmächte zerrieben wird. Zu diesem Thema möchte ich heute im Niemandsland ein Buch vorstellen. Eine Buchvorstellung im heutigen Niemandsland. Das Buch heißt Eiszeit. Die Autorin ist Gabriele Krone-Schmalz. Gabriele Krone-Schmalz hält ein Plädoyer für eine rationale Russlandpolitik. Es geht um die Entdämonisierung. Es geht nämlich darum, dass Russland dämonisiert wird, und es geht um die Frage, warum das so gefährlich ist. Es geht zu wie in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges. Seit der Versuch der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft und der NATO, sich mit der Ukraine einen Wirtschaftsraum von der Größe Frankreichs unter den Nagel zu reißen, in der Abspaltung der Krim und einem Bürgerkrieg mit Tausenden von Toten mündete, wird wieder am Bild von Russland als alleinigem Aggressor herumgestrickt. Syrien-Konflikt, Brexit-Entscheidung in Großbritannien, Trumps Sieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Konstant wird Russlands Einmischung angeprangert, selbst wenn im letzteren Fall umfangreichste Ermittlungen und diverse Untersuchungsausschüsse keinerlei Beweise für derartige Vorwürfe erbringen konnten. Wie abenteuerlich kurzsichtig diese Ausgrenzungsstrategie vor allem auch für Deutschland ist, versucht Gabriele Krone-Schmalz in ihrem neuesten Buch Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird und warum das so gefährlich ist, sozusagen in doppelt gesichertem Modus darzulegen. Ihre aus zahlreichen Interviews und Fernsehsendungen bekannten Argumente für einen rationalen Umgang mit der kriselnden Großmacht im Osten werden von der gerne als Putin-Versteherin geschmähten Journalistin mit Hilfe hunderter Anmerkungen belegt und in einer Sprache ausgeführt, die das Interesse des Lesers nicht etwa durch bandwurmartige Sätze auf die Probe stellt, sondern ganz direkt und unprätentiös Sachlagen darstellt. Sowohl die Autorin wie ihr Buch erscheinen deshalb gerade als ein Ausbund an Integrität, die man in den kaputtgesparten Redaktionen dieser Republik mittlerweile mit der Lupe suchen muss. Das Buch ist erschienen bei C.H. Beck. Eiszeit, wie Russland dämonisiert wird, Gabriele Krone-Schmalz. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden sich an die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz noch sehr gut erinnern können. Ihr charakteristisches Aussehen mit der helmartigen Frisur und den wachen, beweglichen Augen haben viele vielleicht noch im Gedächtnis. Gabriele Krone-Schmalz war von 1987 bis 1991 Moskau-Korrespondentin der ARD und moderierte anschließend bis 1997 den ARD-Kulturspiegel. Sie ist Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn und Mitglied im Lenkungsausschuss des Petersburger Dialogs. Als eine der führenden Russland-Expertinnen Deutschlands ist sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Haken bei der Post. Du bekamst, was sie dir gaben, nicht was du dir erhoffst. Du sitzt wie jeden Tag im Bus der Linie 3 und alle Leute tun hier so, als wären sie allein. Die Sonne durchflutet den Bus, der Schauer war gerade vorbei. Du wirst hier schaffen mit deinen Händen, du bist das Mädchen von Kasse 2. Dieser Bus fährt jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Hinterm Bus der Himmel dunkel und vor uns ist er klar. Und müde siehst du aus, draußen zieht die Stadt vorbei. Jetzt weiß ich, wer du bist, das Mädchen von der Kasse 2. Die Tage ähneln sich hier wie zwei leere Blatt Papier. Es regnet immer da, wo es schon nass ist, und es ist überall besser als hier. Deine Tätowierung glänzt noch frisch. Kappe Diem ist, was sie sagt. Du siehst aus, als solltest du schlafen einen ganzen Tag. Ich steige aus, der Bus fährt weiter, der Platz neben dir wird frei. Du wirst hier Schatten mit deinen Händen, du bist das Mädchen von Kasse 2. Dieser Bus fährt jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Hinterm Bus der Himmel dunkel und vor uns ist er klar. Und müde siehst du aus, draußen zieht die Stadt vorbei. Jetzt weiß ich, wer du bist, das Mädchen von der Kasse 2. Auf deine Nägel blitzen Bilder von Inseln fern von hier. Doch wir werden immer losfahren, das weißt du, das wissen wir. Ich hätte dir noch was zu sagen, doch meine Busfahrt ist vorbei. Aber wir sehen uns morgen hier, du bist das Mädchen von Kasse 2. Andere Dinge, die noch passieren nächste Woche, am darauffolgenden Tag, am 11. April, war 1968 Gründonnerstag, 50 Jahre, dass Rudi Dutschke in Berlin da niedergeschossen wurde von einem arbeitslosen Rechtsradikalen nach einer wochenlangen Hetze und monatelangen Hetze, besser gesagt, der hauptsächlich der Springerpresse in Deutschland mit den darauffolgenden Osterunruhen. 50 Jahre jetzt her, in diesen Ostertagen danach natürlich überall Proteste und Demonstrationen. In München sind 2 Leute gestorben in diesen Tagen. Ein Fotoreporter, Klaus Frings durch einen Steinwurf. Da denken natürlich viele, jetzt diese bösen Demonstranten haben den auf dem Gewissen. Aber das ist bis heute nicht geklärt, weil es ist dokumentiert, dass die Polizei damals auch mit Steinen geworfen hat. Ne? Und dann noch ein Student, Rüdiger Schreck, das jährt sich also nächste Woche. Übrigens, im Spiegel von dieser Woche gibt es ein sehr langes Interview mit Bettina Röhl. Die ist 55 Jahre alt, die ist selber Journalistin und die spricht in diesem Interview über Kälte und Verwahrlosung im Zusammenleben mit ihrer Mutter, der späteren RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, und die Frage, warum sie die 68er, Achtung, für ein Missverständnis hält. Und die spricht da genau über das, was du gerade gesagt hast, über die Steinwürfe und über die toten Demonstranten, die, wie sie das darstellt, von ihren eigenen Leuten getroffen wurden durch Steinwürfe, einer durch einen Steinwurf und der andere durch eine Holzlatte. Gut, aber wir haben uns schon verabschiedet. Dazu gibt es nächste Woche mehr. Tschüss, Werner. Tschüss, bis nächste Woche. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Dies alles rührt mich so wenig, wie es den Stein rührt in der Mauer. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. 2000 Menschen in einer Kammer, 16 Büchsen, das Kilo zu 5 Mark macht 40 Mark. Es mag sein, dass ich den einen oder anderen Befehl einmal abzeichnen musste. Dazu kann ich nur sagen, dass diese Beschuldigungen erlogen sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Vor welchem Gerichtshof hätte ich Klage erheben können? Jeder Einzelne wusste, worum es ging. Sollten wir uns mit anderen Dingen befassen als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssen? Uns wurde das Denken abgenommen, das taten ja andere für uns. Kurzes Asyl. Spät kam sie an, die kleine Herde, verschreckte Zicklein auf der schmalen Serpentine, fehlgelieferte Passanten, niemand hatte sie bestellt. Die Gruppe grauer Rücken rückte in den Garten ein, müßig rupften sie die Halme, Halm um Halm, dann noch ein Halm, wir ahnten schon, bald fräßen sie auch Hecken, Vorhänge und Aktenberge. Bis ins Haus drang drög ihr Blöken. Wir vergruben uns unter den Kissen, zornig, panisch, um den Schlaf gebracht. Am Morgen endlich rumpelte ein neuer Lieferwagen an. Sie zockelten von dann, unsere ungebetenen Bekannten. Man würde sie nun ihrem wahren Adressaten übergeben. Doch Wochen später überraschte uns die Meldung: Europa verzogen, Ziegen eingestellt. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rains gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. Saw the room full of men whose hammers were bleeding. I saw the white ladder all covered with water. Saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of the thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard one person laughing, heard many people laughing. Heard nobody listening. Heard one person starve, heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown that cried in the alley. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a young man inside a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met a young man, he was wounded in love. I met another man, he was wounded in hatred. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart. It's a heart rings gonna fall. And what do you do now, my blue-eyed son? And what do you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts to fall. I'm going down deep in the deepest black forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison have flooded their waters, where home in the valley meets a damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand in the ocean until I start sinking, and I'll know my soul well if I start singing. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings a gonna fall. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.